Carola, Carola, du bist eine Inspiration, Inspiration, Inspiration für die tiefsten Abgründe meiner Seele. Das hört sich alles grobmotorisch an und ich wette, es ist soweit. Du bist wieder mal besoffen und obwohl ich es nicht will, bin ich wieder mal betroffen. Bin ich wieder mal betroffen. Na schön, na schön, na schön. Du nackt in deiner Kotze, das ist ekelhaft, du hast Scheiße an der Fotze. Trocken bist hier durchzukommen, lautet die Prämisse, also suche ich mir einen Weg durch Erbrochenes und Pisse. Durch Erbrochenes und Pisse. Na schön, na schön, na schön. Das ist ja widerlich. Und nicht besonders reinlich. Aber das ist mir egal. Denn ich dich noch peinlich. Überlebe ich, du erkennst mich nicht und leid. Ich mach einen Schritt zurück und hab Scheiße an den Schuhen. Scheiße an den Schuhen, na schön. Nichts ist hier bei. Das mach ich bloß, du bist wie ein nasser Sack. Es heißt es, den Ekel überwinden und ich pack dich da an, wo es nicht ganz so heftig stinkt, während mein Geruchssinn in Fäkalien ertrinkt. Und nicht besonders reinlich. Aber das ist mir egal. Bin ich dich noch peinlich? Na schön. Nichts ist mir peinlich. Wie konnte das passieren? Eine Inspiration für die tiefsten Abgründe meiner Seele. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ich habe eine Schlappe, die saufen tut. Bis die Schiebeleile wird auch schnaufen. Das durchzuhalten brauche ich einen Haufen Mut. Nein, kipp sie in die Tonne und alles wird gut. Alles wird, alles wird, alles wird gut. Na schön. Thank you. Ich brauche eine Idee, wie ich dich loswerden kann, ohne dich zu verbuddeln. Und ich glaube, ich hab's, Mann. Ich hau dir bis zur Oma deinen Schädel an die Wand und schwupps leg ich dir ein Messer in die Hand. Na schön. Wollen den werde ich schlagen. Du wolltest mich töten und ich werde dich verklagen. Dann geht es mit dir ab ins Irrenhaus. Und ich hoffe, du kommst da nie wieder raus. Nie wieder raus. Ja, schön. Carola, du bist eine Inspiration. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Das ist ja widerlich. Na schön. Nichts ist mir peinlich. Ich habe eine Schlappe, die saufen tut. Wirst du mir Geleile wird auch schnaufen. Das durchzuhalten brauche ich einen Haufen Mut. Nein, kipp sie in die Tonne und alles wird gut. Ist eine Inspiration. Na schön. Nichts ist mir peinlich. Das ist ja widerlich. Wie konnte das passieren? Das ist ja widerlich. Na schön. Nichts ist mir peinlich. Habe eine Schlappe, die saufen tut. Bis die Schiedelei wird auch schnaufen. Das durchzuhalten brauche ich einen Haufen Mut. Nein, kipp sie in die Tonne und alles wird gut. Ist eine Inspiration. Ja, schön. Das ist ja widerlich. Wie konnte das passieren? Das ist ja widerlich. Ja, schön. Schlappe, die saufen tut. Bis die Schiedelei wird auch schnaufen. Das durchzuhalten brauche ich einen Haufen Mut. Nein, kipp sie in die Tonne und alles wird gut. Ist eine